Kreuz und es ist Runen. Denkt ihr, dass das alles ist? Ja, so wollen uns die Menschen sehen als bösen Neofaschist. Es gibt aber auch andere Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt, wie ein neues und freies Deutschland und die Vernichtung der roten Rot. Deshalb denkt an neue Taten, lasst die Alten endlich ruhen. Glaubt an euch selbst, nicht nur an damals, denn es gibt noch viel zu tun. Macht euch nicht zum Bösewicht, denn dafür seid ihr viel zu gut. Gebt keinen Grund, über euch zu spotten, in ihrer dummen, ahnungslosen Wut. Macht euch nicht zum Bösewicht, denn dafür seid ihr viel zu gut. Gebt keinen Grund, über euch zu spotten, in ihrer dummen, ahnungslosen Wut. Zerreißen, sondern zeigt ihnen, wer ihr seid. Deshalb baut auf neue Werte und nicht auf die alte Zeit. Vorbei ist vorbei und geschehen ist geschehen. Trotzdem muss es mit der Folge weitergehen. Macht euch nicht zum Bösewicht, denn dafür seid ihr viel zu gut. Gebt ihnen Grund, über euch zu spotten, in ihrer dummen, ahnungslosen Wut. Macht euch nicht zum Bösewicht, denn dafür seid ihr viel zu gut. Gebt ihnen Grund, über euch zu spotten, in ihrer dummen, ahnungslosen Wut.